Aus den ästhetischen Vorlesungen Teil 1 von Friedrich von Schiller 1792-93. Die Ästhetik vermag nicht, Künstler hervorzubringen, sondern bloß die Kunst zu beurteilen. Nichts ist schwerer als über Empfindungen und über die Kunst, die es mit Empfindungen zu tun hat, zu philosophieren. Man suchte bisher, die Kunstwerke in ästhetische Fächer zu bringen, ohne zu erwägen, ob sich das Genie nicht seine eigene Bahn gebrochen habe. Psychologische, empirische Regeln ohne Vollständigkeit und eine nach vorhandenen Mustern ängstlich gebildete Theorie machten ungefähr das Hauptsächlichste aus, was man vor Kant für die Geschmackslehre leistete. Inhalt der Ästhetik, ihr Wert und Nutzen. Vom Geschmack. Die Ästhetik untersucht die Natur des Vermögens, das in Beurteilung des Schönen wirksam ist. Sie sucht, die Grenzen des Geschmacks genau und richtig zu zeichnen. Jede Kunstschönheit erfordert als Nachahmung der Natur Wahrheit und steht insofern unter objektiver Beurteilung. Im Gebiet der Begriffe gibt der Verstand Gesetze, welcher also in dem logischen Teile der Kunst entscheidet. Unerlassliche Bedingungen der schönen Darstellung sind Wahrheit und Fehlerlosigkeit, das Korrekte. Diese schließt aber die Schönheit selbst noch nicht ein. Die Geschmackslehre kann den Künstler vor Verirrungen seines Genies zurückhalten und durch das von ihr veranlasste Raisonnement des selbsttätigen Verstandes zur Veredelung des Genusses beitragen. Der Geschmack befördert nicht nur unsere Glückseligkeit, sondern zivilisiert und kultiviert uns auch. Der Mensch darf nicht ganz allein genießen, sondern muss auch bedacht sein, sein Vergnügen mitzuteilen. Nicht jedes aber ist der Mitteilung fähig und dazu schicklich. Auch eine Tugend, die der Schwachheiten der Gesellschaft nicht schont, fehlt gegen ihre eigenen Gesetze. Sie sollte auch mit einer gewissen Grazie sich äußern. Allgemeine Mitteilbarkeit seiner Empfindungen muss sich der Mensch zum Gesetz machen. In dem Vermögen, diese Eigenschaft zu äußern, zum Beispiel in Beobachtung des schicklichen Mittels zwischen dem zu viel und zu wenig Sagen im Gespräch, um dem andern das Vergnügen des Selbstdenkens nicht zu rauben, zeigt sich der Geschmack. Glückseligkeit zu suchen ist nicht der höchste Zweck des Menschen. Leicht kann eine Frivolität des Geschmacks einreißen, wo man die Pflicht dem Vergnügen aufopfert. Alles kommt hierbei an auf den Begriff von der Würde des Menschen, welche auf der Selbsttätigkeit seiner Vernunft, auf seiner Freiheit von sinnlichen Antrieben beruht. Soll eine Empfindung der Lust allgemein mitteilbar sein, so muss alles empirische, materielle, aller Einfluss der Neigung davon geschieden sein. Das Geschmacksurteil muss ohne Neigung gefällt werden, wie das moralische, denn beide schränken sich nur auf die Form ein und entscheiden unmittelbar. Der Geschmack hat, wie die praktische Vernunft, ein inneres Prinzip der Beurteilung, verbindet beide Naturen des Menschen und erleichtert ihm dadurch den Übergang zur Sittlichkeit, dass er bei sinnlichen Dingen eine gewisse Freiheit behauptet und ihrer Behandlung den Charakter der Allgemeinheit und Notwendigkeit aufdrückt. Als tierisches Wesen liebt der Mensch bloß sich selbst, abhängig von den Gesetzen der Materie, von denen ihn nur die Rationalität als von dem Zwange der Natur losreißt, um ihn der Herrschaft der Vernunft zu unterwerfen. Der Geschmack ist das Vermögen, das allgemein Mitteilbare an Empfindungen zu beurteilen. Nichts Materielles, Empirisches ist allgemein mitteilbar, denn es ist zufällig. Der Geschmack aber bezieht etwas Empirisches auf das Rationale. Demnach wäre Geschmack das Vermögen, eine sinnliche Vorstellung auf etwas Übersinnliches zu beziehen. Er leitet von der Sinnenwelt zum Intelligiblen und erwirbt dem Sinnlichen durch die Beziehung auf das Übersinnliche die Achtung der Vernunft. Der Geschmack beruht auf einem sinnliche Eindrücke empfangenden und auf einem übersinnlichen, selbsttätigen Vermögen, auf Phantasie und Verstande. Einfluss und Wert des Geschmacks. Der Geschmack sichert den Menschen vor der rohen Sinnlichkeit und vor der Verwilderung. Sobald sich die Liebe zum Putz in dem Wilden äußert, so fängt auch schon seine Kultur an. Auch der noch so schlechte Geschmack verrät schon eine höhere Tätigkeit, das Verlangen, einen günstigen Eindruck auf andere zu machen, welches schon die Meinung von dem Werte der andern voraussetzt. Jetzt heißt der Mensch nicht mehr Wilder, sondern Barbar, weil er nicht ohne allen Geschmack ist, ob er gleich einen falschen besitzt. Die Ausschmückung des Notdürftigen verrät schon die anfangende Zivilisierung. Der Wert, den man auf die Meinung anderer legt, macht abhängiger von ihnen und nötigt, die rohen Triebe zurückzuhalten, führt also zur Verfeinerung der Lebensart. Mit der Veredelung des Geschmacks veredelte sich auch die Religion. Der Geschmack legte den Grund zur Menschlichkeit. Sein Einfluss zeigt sich auch in Beförderung der Tätigkeit der höheren Geistesvermögen, wodurch er der Vernunft die Herrschaft über die Sinnlichkeit erleichtert. Denn seine Darstellungen mildern oder vergüten die Gewalt, welche der Sinnlichkeit angetan wird. Durch den Geschmack genießt die Phantasie ihrer ganzen Freiheit und wird doch am Ende mittelst verborgener Bande zur Einheit des Verstandes zurückgeleitet. Der Geschmack schwächt auch die Sinnlichkeit selbst, indem er Anstand und Mäßigung fordert, wodurch nicht nur für die Zivilisierung, sondern auch für die Sittlichkeit viel gewonnen wird, indem der Mensch so nicht bloß nach Gefühlen, sondern nach Vorschriften der reinen Vernunft zu handeln gewöhnt wird. Einzelne Menschen und ganze Nationen haben im Grunde nur eine ästhetische Tugend. Da die Moralität Autonomie erfordert, wie kann man dem Einwurfe begegnen, dass der Geschmack durch den Einfluss des Materiellen die Moralität verfälsche? arbeitet nicht auch die Religion dem Widerstande des sinnlichen Vermögens entgegen, indem sie es zum Vorteile der Sittlichkeit gewinnt? Der Geschmack bringt die obern und niedern Gemütsvermögen in Vereinigung. Er ruft die philosophierende Vernunft von Grübeleien zur Anschauung zurück. Er gibt Humanität, das heißt, er vereinigt in dem Menschen das Naturwesen mit der Intelligenz und befördert ihren wechselseitigen Einfluss, so dass Sinnlichkeit durch Sittlichkeit veredelt wird. Der Geschmack verhält sich als Beurteilung des Schönen sowie das Schmecken einer Speise, indem man diese erst gekostet, jenes betrachtet und empfunden haben muss, um von beiden sein Gefühl und Urteil aussagen zu können. Der Geschmack ist ein Vermögen der Urteilskraft auf allgemein mittelbare Empfindungen angewendet. Die als allgemein mittelbar anzunehmenden Empfindungen stehen unter innern subjektiven Bedingungen, welche notwendig allen Menschen gemein sein müssen. Eine allgemein mitteilbare Empfindung ist bedingt, wenn sie aus Begriffen entspringt. Die allgemeine Mitteilbarkeit einer solchen Empfindung ist nie ganz gewiss. Der Geschmack wird dem sinnlichen Erkenntnisvermögen entgegengesetzt, wird auf Empfindungen, auf etwas subjektiv Allgemeines und Notwendiges angewandt und ist das Vermögen, die allgemeine Mitteilbarkeit eines Gefühls zu beurteilen. Einteilung der Geschmackslehre. Die Geschmackslehre ist rein oder angewandt. Jene handelt von den allgemeinen subjektiven Bedingungen, unter welchen Geschmacksurteile möglich sind, und sucht die Art der Wirksamkeit zu erforschen, in welche schöne Werke der Natur und Kunst das menschliche Gemüt setzen. Der zweite praktische Teil betrifft die besonderen Bestimmungen, unter welchen gewisse ästhetische Zwecke erreicht werden, die Zweige der Kunst selbst. Unterschied zwischen Empfindung und Gefühl, Lust und Unlust und so fort. Empfindung, welche objektiv ist, kann man schlechthin Empfindung, die subjektive aber Gefühl nennen. Empfindung ist eine Vorstellung, die auf das Subjekt bezogen wird und unterscheidet sich dadurch von der Erkenntnis. Lust ist eine Empfindung, in der ich zu verharren, Unlust eine solche, der ich zu entgehen wünsche. Ein Realgrund lässt sich davon nicht angeben, aber diese Empfindungen lassen sich doch von der Vorstellung und vom Begehren unterscheiden. Der Formalgrund, die allgemeine Bedingung der Lust und Unlust, ist freie oder gehinderte Wirksamkeit der Seelenkräfte, welche die Seele empfinden muss, um sich selbst zu bestimmen, und hierzu bedarf sie des Triebes oder der Vorstellung. Die Lust soll nicht Zweck, sondern Mittel der Wirksamkeit sein, ob es gleich manche Menschen umkehren. Lust ist das Selbstbewusstsein der Wirkenden, Unlust das Selbstbewusstsein der gehinderten Kraft. Unlust darf nicht mit negativer Lust verwechselt werden. Die Lust muss nach Verschiedenheit der Vermögen, die zur Wirksamkeit kommen können, verschieden sein. Die sinnliche Lust entspricht immer dem vollkommenen Zustande eines Theils des Körpers oder des ganzen Körpers. Der Wohlstand des Körpers konnte der Freiheit nicht allein anvertraut werden, sondern bedurfte der Triebe und der sinnlichen Lust als Mittel zur Tätigkeit des Menschen. Intellektuelle Lust oder Lust der Erkenntnisvermögen ist a. Lust des Vermögens der Anschauung oder der Sinnlichkeit als der Empfänglichkeit für Stoffe, b. Lust des Verstandes, welcher den Stoff bildet, als Vermögen der Begriffe, welches trennt oder verbindet, Übereinstimmung oder Widerspruch bemerkt, und c. Lust der Vernunft, des Vermögens der Ideen, des Strebens nach dem Ganzen und nach Harmonie. Das untere Begehrungsvermögen strebt nach Lust und bestimmt sich danach. Das obere bestimmt sich nach Begriffen. Das moralische Vergnügen ist immer durch die der Sinnlichkeit angetane Gewalt mit Schmerz begleitet und also gemischt. Die geistige Lust gründet sich auf Vorstellungen mit Bewusstsein, die sinnliche entweder auf gar keine oder auf Vorstellungen ohne Bewusstsein. Beide begleiten einander, wie beide Arten der Unlust, fast in allen Menschen vermöge der Wechselwirkung zwischen Seele und Körper, indem auch der Körper an dem reinsten Vergnügen teilnimmt. Die geistige Lust pflegt schwächer, aber dauerhafter zu sein als die sinnliche. Die bloßen Sinnenempfindungen sowie die ganz reinen Rationalempfindungen sind keiner allgemeinen Mitteilbarkeit fähig und also vom Gebiet des Geschmacks ausgeschlossen. In dasselbe gehören bloß die Gemischten, welche sich auf eine Wirksamkeit der Erkenntnis oder der Willenskräfte gründen. Von jener Art ist das Vollkommene und Schöne, von dieser das Rührende und Erhabene. Das Zweckmäßige, Vollkommene und Gute gehört zu den unerlasslichen Bedingungen des Kunstwerks und macht keine eigentümliche Eigenschaft desselben als schönen Kunstwerks aus. Die Lust am Erhabenen ist der Sinnlichkeit gerade entgegengesetzt und gründet sich auf diese Entgegensetzung, welche die Kraft der Vernunft rege macht. Die Lust am Schönen entspringt aus dem vereinigten Interesse der Vernunft und der Sinnlichkeit. Das Schöne allein gewährt ein völlig zwangloses, reines Vergnügen. Weder das Rührende noch das Erhabene kann als Objekt des Geschmacks des Schönen entbehren, und beides muss sich demselben unterordnen. Das Schöne allein macht das bloße Kunstwerk zum Geschmacksprodukt. Das Schöne besteht in der Form, welche aber nur in einer Materie sichtbar werden kann. Die Materie der Schönheit ist eine zur Darstellung gebrachte Idee. Schönheit ist nur eine Eigenschaft der Form und kann nicht unmittelbar an der Masse dargestellt werden. Die Kunst überhaupt hat den Zweck der Wahrheit oder Vollkommenheit, der Verbindung des Mannigfaltigen zur Einheit und führt ihn mit dem Verstande aus. Die schöne Kunst führt diesen Zweck noch überdies mit Schönheit und Geschmack aus. Jenen Zweck kann man den Angekündigten, diesen den Verschwiegenen nennen. der ernstlich gemeinte, für sich selbst vollkommene, logische Zweck eines Kunstwerks kann den ästhetischen, den Zweck der Schönheit, sich unterordnen, wie in den Produkten der Beredsamkeit. Hier dient die Schönheit der Vollkommenheit. Ist der logische Zweck bloß eingebildet, so herrscht die Schönheit. Dann liegt an Erreichung des angekündigten Zwecks gar nichts. Der Künstler spielt gleichsam mit seinem Gegenstande. Hierher kann die ganze Dichtkunst gezählt werden. Erreicht der Dichter den Zweck der Schönheit völlig, so hat er obendrein den moralischen schon erlangt. Die Schönheit duldet keine Abhängigkeit von logischen Zwecken, sondern folgt ihren eigenen Gesetzen. Durch ihr Spiel mit dem ernsthaften logischen Zweck erreicht sie ihn selbst am besten. Da sie aber einzig in der Form besteht, so verliert sie selbst auch nichts bei Behandlung leichtsinniger Gegenstände. Die Kunstwerke der ersten Klasse, der ernstlich gemeinten Zwecke, haben es entweder mit physischen oder mit moralischen Zwecken zu tun. Im ersten Fall adelt zwar die Schönheit die Werke, zum Beispiel die der gemeinen Architektur, schöne Gerätschaften und Bekleidung, aber sie sind durch den Schimmer, welchen die Schönheit nur im Vorübergehen auf sie wirft, bloß mit den Werken schöner Kunst verwandt. Haben die Kunstwerke moralische Zwecke, stehen sie mit den ästhetischen Werken in Verwandtschaft, kultivieren aber schon durch ihren logischen Zweck, so wirkt ihre Schönheit nur noch inniger. Hat die Schönheit durch Befolgung des Zwecks, der Rührung, gar nichts gelitten, so haben solche Kunstwerke die größte Vollkommenheit. Wie zum Beispiel die Gruppe des Laokoon. Die Schönheit an sich ergötzt nur durch Betrachtung, nicht durch Bewegung. Verbindet sie sich mit der Anstrengung des Pathos, so muss dieses eine gewisse Mäßigung erleiden.